zu großen Taten bereit. Kommt schon der mir die rote Karte zeigt. Ich pack mein Dasein und mach was draus. Such mir die besten Sachen raus. Und wenn mich keiner unterkriegt, will ich auch den Sieg. Das ist nicht verboten. Das ist ganz legal. Keine Diskussion. Das ist ganz normal. Eines Tages wusste ich plötzlich Bescheid. Jetzt ist Schluss mit meiner Bescheidenheit. Und nun halte ich mich an alles dran, was mir keiner nehmen kann. Ich baue mir selber meine Welt, die für mich am meisten zählt. Und wenn mich keiner unterkriegt, will ich auch den Sieg. Das ist nicht verboten. Das ist ganz legal. Keine Diskussion. Bereit. Kommt schon der mir die rote Karte zeigt. Ich pack mein Dasein und mach was drauf.